habe ihn bisher noch nie gesehen. Die Zeitung schrieb nur, ein verwegener Typ. Drum üb ich Schießen und ich traf die 10. Wobei ich wie eine 1 im Sattel blieb. Ich hab einen Bräutigam in Texas und fand ihn durch ein Zeitungsinserat. Verlobt hab ich mich telegrafisch, dabei halt mir unser Tageblatt. Oh ja, mein Jimmy, der ist okay. Ich wählte ihn für mein Abenteuerblut. Jedoch die Leute reden neidisch überall. Der Ritter besser für die Texas Erdöl Company. Doch das ist mir alles ganz egal. Ich hab einen Bräutigam in Texas und fand ihn durch ein Zeitungsinserat. Verlobt hab ich mich telegrafisch. Unser Tageblatt. Ich hab einen Bräutigam in Texas und fand ihn durch ein Zeitungsinserat. Verlobt hab ich mich telegrafisch und ich weiß, die Sache, die geht glatt. Ich hab einen Bräutigam in Texas. Das tut dir noch leid. im Spiel. Doch ich sage dir schon heute, das tut dir noch leid. Das tut dir noch leid. Das tut dir noch leid. Tut dir noch leid. Gewinnen kannst du dabei doch nie. Das tut dir noch leid. Das Schönste vom Leben willst du nur erleben. Und du hast an jedem Finger 10 und findest das wunderschön. Doch Zeiten vergehen, dann wirst du verstehen. Es kann nur die eine Liebe sein, ja, sie nur allein. Ich sage dir schon heute, das tut dir noch leid. Das tut dir noch leid. Das tut dir noch leid. Tut dir noch leid. Gewinnen kannst du dabei doch nie. Das tut dir noch leid. Du willst dich vergnügen mit rosanen Lügen. Für dich ist ein Lächeln schon Gefühl, doch leider ist das nicht viel. Doch Zeiten vergehen, yeah, vergehen. Dann wirst du verstehen. Yeah, verstehen. Es kann nur die eine Liebe sein, ja, sie nur allein. Noch leid. Die Liebe machst du zu einem Spiel. Doch ich sage dir schon heute, das tut dir noch leid. Das tut dir noch leid. Gewinnen kannst du dabei doch nie. Das tut dir noch leid. Das tut dir noch leid. Das tut dir noch leid. Die Liebe machst du zu einem Spiel. Doch ich sage dir schon heute, das tut dir noch leid. Das tut dir noch leid. Gewinnen kannst du dabei doch nie. Das tut dir noch leid. Scheinen und ich fand dich, der dass diese Patrone in seinem Karabiner steckt. Denn von 22.35 Uhr bis 23.30 Uhr Refugium, eine nicht nur musikalische Unterhaltung in Sachen Einsamkeit von und mit Rolf Butler. Heute Abend geben Günther Lüders, Ephraim Kishon, wer wagt, der gewinnt auch dieses Spiel. Mit etwas Glück dabei sind wir bald am Ziel. Die Liebe ist wie ein Würfelspiel. Bye. eines Abends im September ging ich träumend durch die Stadt und ich sah ein Mädchen weinen, das seine Liebe verloren. Nur die Liebe lässt uns leben, Tage im nur für dich hab ich Zeit. Und ich laufe meilenweit, nur für dich hab ich Zeit. Ich kenn keine Müdigkeit, ich muss dich wiedersehen. Ich such dich bei Wind und bei Regen und träum von dir auf all meinen Wegen. Voll Zärtlichkeit, nur für dich hab ich Zeit. Nur für dich hab ich Zeit. Mir tut keine Stunde leid, nur für dich hab ich Zeit. Bis in alle Ewigkeit, und einmal kommt der Tag. Alle Glocken werden dann schlagen, Baby, und dann wirst du es tragen. Das weiße Kleid, nur für dich hab ich Zeit. Kommt der Tag, alle Glocken werden dann schlagen, Baby, und dann wirst du es tragen. Das weiße Kleid, nur für dich hab ich Zeit. Nur für dich hab ich Zeit. Und ich laufe meilenweit, nur für dich hab ich Zeit. Ich kenn keine Müdigkeit, ich muss dich wiedersehen. Ich such dich bei Wind und bei Regen und träum von dir auf all meinen Wegen. Voll Zärtlichkeit, nur für dich hab ich Zeit. Nur für dich hab ich Zeit. Mir tut keine Stunde leid, nur für dich hab ich Zeit. Bis in alle Ewigkeit, und einmal kommt der Tag. So wunderbar, du bist so nah. Deinen Namen weiß ich nicht, doch irgendwann, vielleicht schon heute, sprech ich dich an. Hey, hey, hey, Lady Sonnenschein. Hey, hey, hey, du nur ganz allein. Hey, hey, hey, sollst die eine sein, die mich glücklich macht, du nur ganz allein. Ich will an deiner Seite gehen, denn ich weiß mit dir, wunderschön. Glaub mir, dass ich immer an dich denken muss. Ich weiß, ich krieg dich doch zum Schluss. Gestern Abend stand ich lang vor deiner Tür mit Rosen und ich rief nach dir. Hey, hey, hey, Lady Sonnenschein. Bombenfest. es steht eins. Das ist unsere Liebe. Ja, bombenfest steht eins. Das ist unser Glück. Gibt's kein Zurück. Mal steigt der Dollar und mal fällt er wieder. Wer soll das noch verstehen? Überall schwanken die Kurse der Börsen und das Geld der Welt. Und auch die Preise, die wachsen und wachsen. Man kann sie kaum noch sehen. Doch es gibt etwas, das steigt nicht und das auch nicht fällt. Bombenfest steht eins. Das ist unsere Liebe. Ja, bombenfest steht eins. Das ist unser Glück. Gibt's kein Zurück. Mädchen und Blumen, die brauchen Liebe. Ja, die Mädchen und Blumen muss man verwöhnen. Ja, die Mädchen und Blumen, die brauchen zarte Hände. Dann hat man so viel Spaß daran. Mädchen und Blumen muss man viel Sonne schenken. Mädchen und Blumen, das musst auch du bedenken. Mädchen und Blumen machen das Leben schön, wenn wir sie nur lieben und verstehen. Schalalalala, lalalalala, schalalalala. Seh ich irgendwo ein Mädchen an der Straße einsam stehen, geh ich nicht an ihr vorbei. Ich kann kein Mädchen weinen sehen. Mädchen und Blumen muss man viel Sonne schenken. Mädchen und Blumen, das musst auch du bedenken. Mädchen und Blumen machen das Leben schön, wenn wir sie nur lieben. Piri piri piri ti ti piri piri piri piri piri ti ti piri piri. Liebling, verliebt sein heißt etwas riskieren, denn Kopf und Herz kann man dabei verlieren. Aber man sagt allgemein, es soll sehr schön sein. Liebling, im Leben versucht man so viel. Spiel mal das älteste Spiel, von dem man sagt allgemein, es soll sehr schön sein. Schau mich dabei nicht so unsicher an, es wird behauptet, dass jeder es kann. Schließlich sagt man allgemein, es soll sehr schön sein. Dies ist es auch schon geschehen. Adam und Eva nicht lang widerstehen. Seitdem sagt man allgemein, es soll sehr schön sein. Dass wir beide uns lieben, kann das sehen wir ein. Nicht verboten sein. Nein, nein, nein, nein. Wo immer man hinschaut, auch in der Natur, Liebe, dort heißt es L'amour. Aber man sagt allgemein, es soll sehr schön sein. Liebling, verliebt sein heißt etwas riskieren, denn Kopf und Herz kann man dabei verlieren. Aber man sagt allgemein, es soll sehr schön sein. Bidi bidi bidi di di bidi bidi bidi bidi bidi di di. ich nie mehr allein. Dieser Wunsch ist bis heute geblieben und wird immer so sein. Junge Herzen, die manchmal so einsam suchen den, der zu ihnen hält. Und so haben sie eines gemeinsam, alle Mädchen der Welt. Mädchen der Welt. Teenager-Träume, ja, das sind Träume, die jedes junge Mädchen kennt. Oh, oh, oh, oh. Teenager-Träume, ja, das sind Träume, die jedes Herz sein eigenes. Den Traum vom Happy End. es jeder sieht. Für wen macht ein Mädchen sich schön? Für wen? Ja, wenn das geschieht. Kann. Es Oh, Melinda, ich komm im Winter, wenn es bei wie ein Bumerang, wie ein Bumerang, kommt mein Herz immer wieder zu dir. Wie ein Bumerang, wie ein Bumerang, komm ich nie von dir los, glaube mir. Nur bei dir allein kann ich glücklich sein, keine andere schau ich mehr an. Ja, ich liebe dich, drum fliegt mein Herz auf dich, wie ein Bum, Bum, Bumerang, so wie ein Bum, Bum, Bumerang. Mädchen kannte ich viele, treu sein, das fiel mir schwer. Ich glaubte nie, dass eine käme, die richtige wär. Aber dann sahen wir uns an und das große Glück begann. Wie ein Bumerang, wie ein Bumerang, kommt mein Herz immer wieder zu dir. Wie ein Bumerang, wie ein Bumerang, komm ich nie von dir los, glaube mir. Nur bei dir allein kann ich glücklich sein, keine andere schau ich mehr an. Ja, ich liebe dich, drum fliegt mein Herz auf dich, wie ein Bum, Bum, Bumerang, so wie ein Bum, Bum, Bumerang. Wir gehören zusammen, fühl ich, seit ich dich kenn. Ich war noch nie verliebt wie heut, du darfst nie von mir gehen. Was geschieht, was immer auch sei, dir alleine bleibe ich treu. Wie ein Bumerang, wie ein Bumerang, kommt mein Herz immer wieder zu dir. Wie ein Bumerang, wie ein Bumerang, komm ich nie von dir los, glaube mir. Nur bei dir allein kann ich glücklich sein, keine andere schau ich mehr an. Ja, ich liebe dich, drum fliegt mein Herz auf dich, wie ein Bum, Bum, Bumerang, so wie ein Bum, Bum, Bumerang. We'll be right back. Sommer blühen die roten Rosen, im Winter fällt der kalte Schnee. Doch ich zähl immer nur die langen Tage, bis ich dich wieder seh. My darling Angela, Angela, wo magst du sein? Lass mich nicht allein. Angela, Angela, leer ist die Welt, wenn mir deine Liebe fehlt. Schwalbe hoch im Himmelsblau, so unerreichbar wie ein Stern. Ich finde keinen Weg, um dich zu fragen, du bist unendlich fern. My darling Angela, Angela, wo magst du sein? Lass mich nicht allein, Angela, Angela. Leer ist die Welt, wenn mir deine Liebe fehlt. Wer zählt die Ehren auf den Feldern? Wer zählt die Steine tief im Meer? Immer wieder deinen Namen und sehne mich so sehr. My darling Angela, Angela, wo magst du sein? Lass mich nicht allein. Angela, Angela, leer ist die Welt, deine Liebe fällt. Angela, Angela, wo magst du sein? Lass mich nicht allein. Angela, oh Angela, leer ist die Welt, wenn mir deine Liebe fällt. Und um uns versinkt eine Welt. wusste nichts von der Liebe, was es heißt, für immer treu zu sein. Nur ein Spiel war für mich die Welt. Überall hatte ich Freunde, und doch war ich so allein. Dann kamst du, und mit dir kam die Liebe, eine Liebe fürs ganze Leben. Dann kamst du, und da hab ich für immer mein Herz gegeben. Nun weiß ich, dass das Leben erst schön ist, wirklich schön ist, wenn man sich liebt. Vergessen, wie es war, bevor ich dich gekannt. Ohne Ziel lebte ich dahin, meinte wohl, ich wär glücklich, weil ich nicht vom Glück verstand. Thank you.

zu drehen, als ob ich König wär. Und mein Leben entdeckt ich, passt zu mir doch recht gut, weil zerbeult ist und scheckig, fast so sehr wie mein Hut. Ich muss wieder lernen, die Rosen zu sehen. Ich muss wieder lernen, was Kondomen sind. Und mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Mit dem Blick für Glück, den ich hatte als Kind. Eine Welt soll es geben, davon lass ich so oft. Wo es sich lohnt zu leben, darauf hat ich gehofft. Du da droben im Blauen, bist zu weit uns entrückt. Doch nun kann ich mich trauen, glücklich zu sein und verrückt. Ich muss wieder lernen, die Rosen zu sehen. Ich muss wieder lernen, was Kondomen sind. Und mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Mit dem Blick für Glück, den ich hatte als Kind. Sie erzählen von alten Träumen. Ein Mädchen hat, hat Sorgen, doch die Sorgen sind oft süß. Heute zeigt sie dir die Zähne, morgen schon das Paradies. Wer ein Mädchen hat, muss schlau sein, denn sonst kommt er unters Rad. Wer ein Mädchen hat, hat Sorgen, wer wie ich ein Mädchen hat. Oh, wie gut, oh, wie schön, dass wir beide uns verstehen. Lieber einfach kleine Sorgen, als allein durchs Leben gehen. Wer ein Mädchen hat, hat Sorgen, denn die Laune schlägt oft um. Einmal lacht sie, einmal weint sie und auf einmal bleibt sie stumm. Ein paar gut geweinte Tränen brechen jedes Männerherz. Doch das Wunder der Versöhnung schafft bestimmt ein neuer Netz. Oh, wie gut, oh, wie schön, dass wir beide uns verstehen. Lieber ein paar kleine Sorgen als allein durch das Leben geht. Wer ein Mädchen hat, hat Sorgen, große Sorgen in der Nacht. Ob er nicht am nächsten Morgen einsam und allein erwacht. Doch dann steht sie in der Tür und der Kaffee steht schon am Bett. Und am Himmel lacht die Sonne und die Welt ist wieder nett. Oh, wie gut, oh, wie schön, dass wir beide uns verstehen. Lieber ein paar kleine Sorgen als allein durchs Leben gehen. Oh, wie gut, oh, wie schön, dass wir beide uns verstehen. Lieber ein paar kleine Sorgen als allein durchs Leben gehen.